Michael, Claudia und Bella. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab zum Bohnen. Ich sage euch, da müssen die Anwohner hier sich eben selber auf die Lauer legen, um diesem Burschen auf die Schliche zu kommen. Großer Häuptling, du hast recht. Drei Nachbarn haben sich heute Morgen nun schon beschwert. Wie mag es in den anderen Straßen aussehen? Das werden wir gleich feststellen. Vielleicht. Lieber Bruder, der hat doch jetzt sein Gerät nicht eingeschaltet. Mach mal. Funkfuchs 2 und Fuchs 1, bitte kommen. Schmeckt aber wirklich gut. Break. Funkfuchs 2 und Fuchs 1. Wir benötigen eine Information, dann kannst du dich weiter vollstopfen. Fuchs 2 und Fuchs 1. Wir wollten nur wissen, ob bei euch heute Morgen auch schon Nachbarn waren, die sich über beschädigte Autos beschwert haben. Hast du gehört, Vater? Funkfuchs 2 und Fuchs 1. In unserer Straße wurden Scheibenwischer abgeknickt und Scheiben eingeschlagen. Ende. Wir unterhalten uns weiter im Bus. Cheerio. Die Geschwister Delphine und Bohne, von ihren Eltern auf die Namen Claudia und Dieter getauft, rennen zur Bushaltestelle. Dort treffen sie den pummeligen, rothaarigen Bömmel, der eigentlich Jochen Jeitz heißt und als CB-Funker ein Ass ist. Der korrekte Michael Dummer, die Freunde nennen ihn Michael, wartet schon auf seine Freunde. Er ist so etwas wie der Boss der vier, die sich die Funkfüchse nennen. Bei Wohlbergs von gegenüber haben sie heute Nacht auch die Antenne abgebrochen und die Radkappen zerkratzt. Ob das vielleicht die Quick Arrows waren? Die haben schon mal zwei Autos demoliert. Das glaube ich nicht. Die sind doch damals aus Versehen mit ihren heißen Pisten gegen die Autos geknallt. Die können einfach nicht anständig fahren. Diese Zerstörungen sind mutwillig. Und ob? Der silberne Porsche von dem Playboy an der Ecke hat einen gewaltigen Kratzer an der Seite. Der wird sich freuen. Und wir sollten etwas unternehmen. Was denn? Ich denke, wir wollten heute Nachmittag in den Steinbruch und Sachen für die Biostunde suchen. Und außerdem sollen sich die drum kümmern, die das was angehen. Du bist bloß zu faul. Hast du eine Ahnung? Ich habe heute Morgen schon mit Oldman einen tollen Waldlauf gemacht. Danach siehst du aber nicht aus. Du hast doch sicher glatt 150 Pfund auf die Waage zu bringen. Es sind 154. Und ein Pfund schöner als das andere. Wisst ihr was? Es kann ja auch demnächst angehen, dass die Autos unserer Väter zerkratzt und beschädigt werden. Warum horchen wir nicht unauffällig ein bisschen auf? Schließlich wäre das ja nicht das erste Mal, dass wir vier Jungs auf die Schliche kommen. Vor der Schule trennen sich die Funkfüchse. Bohne und Michael müssen in die 10. Klasse im 1. Stock. Bömmels und Claudias Klassenraum ist unten gleich neben dem Haupteingang. Die Kinder verabreden sich zu einem Gespräch mit den Funksprechgeräten nach der Schule. Michael und Bohne schreiben nämlich den ganzen Vormittag einen Aufsatz. Ach, da gibt's keine Pause. Funkfuchs 1 an alle Füchse, bitte kommen. Alle Füchse, bin bereit. Funkfuchs 1 an alle Füchse, wie war der Aufsatz? Bekloppt, suppengemisches Thema. Ganz gut. Funkfuchs 1 an alle Füchse, nun zu den Automadern. Wer hat eine Idee? Ganz drei, wir sollten unauffällig mit dem Abgrund beginnen. Das heißt, herumfragen und die Augen offen halten. Funkfuchs 2 an alle Füchse, gestern Abend nach 11 habe ich zwei Motorräder durch die Siedlung donnern hören. Die eine klang wie die von Digger Schulz, dem Boss der komischen Quick Arrows. Er heißt übrigens Digger, weil er mal auf der Mühe gebildet, was Wertvolles ausgebuddelt hat. Funkfuchs 1 an alle Füchse. Ist das der große Dicke mit der Schmalzlocke und den Tätowierungen? Der fährt eine schwere Maschine und sein Klammeraffe als Sozius ist Sweetie. Funkfuchs 2 an alle Füchse. Sweetie, das ist doch so eine niedliche Puppe, die in der Nähe wohnt. Ab dem Bildschirm kommt Claudia mit einer Neuigkeit. Ich übergebe an Delphine. Hey, ihr hört alle. Der Playboy, dem der Silberflasche gehört, ist gerade bei meinem Vater. Er ist wütend über sein verkratztes Kleinod. Will eine Anzeige in die Zeitung setzen und 1000 Mark als Belohnung aussetzen für nützliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen können. Fuchs 1, Break! Menschenskinder, das wäre doch was für uns. Warum hast du nicht... Hey, Claudia, ausgerät von Fuchs 2, Break! Haltet ihr mich für blöd? Der Playboy hat seine schwarzen Locken gestreichelt und dabei ganz schön geschimpft. Das ist nämlich keine Garage mehr frei in der Umgebung. Und er meint ganz richtig, dass ein Auto eigentlich auch draußen unbeschädigt stehen müsste. Ich habe ihm gesagt, er soll sich das Geld für die Anzeige sparen. Wir würden allein versuchen, die Kleine zu ermitteln. Der hat vielleicht geguckt und unser Vater, der große Häuptling, hat ein bisschen sauer ausgesehen. Und Fuchs 2 und alle Füchse, das ist ja toll. Und euer Vater darf man natürlich bedenken, dass wir uns vielleicht ein bisschen außerhalb der Legalität bewegen, wie die Politiker das schon sagen. Funkfuchs 1 an alle Füchse. Michael, du sprichst immer so geschwollen. Ich denke, da haben wir einen feinen Auftrag. Uns winken 10 blaue Lappens. Hier kommt nochmal der Schien. Vielleicht bekomme ich ja endlich mal meine eigene Handgurke. Der Playboy wusste gar nicht, dass wir Funkamateure sind. Ich meine, wüsste er endlich für immer in seinen Funksprechsacker hineinfunkt, hat er gesagt. Da habe ich mir aber erklärt, dass wir immer Funkdisziplin halten. Fuchs 2 an alle Funkfüchse. Schlage vor, wir treffen uns um 4 Uhr am Denkmal, um die weiteren Schritte zu besprechen. Tschüss und Ende. Nachmittags treffen sich die Funkfüchse am Denkmal. Sie fahren mit den Rädern durch den alten Wald zum Steinbruch. Dort wollen sie für die Biologiestunde von Claudia und Bömmel nach Kaulquappen und Wasserflöhen suchen. Auf dem Weg kommen ihnen drei Jungen auf knatternden Maschinen entgegen. Der eine hat tätowierte Arme, seine schwere Maschine ist mit goldenen Pfeilen beklebt. Er ist der Anführer der Quick Arrows, der schnellen Pfeile. In seiner Gesellschaft sind zwei Halbwüchsige auf Mofas. Anführer Digger ruft sie Foxy und Zahnlücke. Diese Arrows versperren den Funkfüchsen den Weg und Bömmel und Bohne kommen nicht darum herum, sich in eine saftige Keilerei einzulassen. So, das ist für deine liebevolle Bemerkung, ich sei eine Bohnenstange mit eingefrorenem Gehirn. Und dies ist ein letzter Gruß mit der Randbemerkung, ihr möchtet uns zukünftig in Ruhe lassen. Bömmel hat sie mit der Zahnlücke ganz schön verrollt. Und der fuchsige Foxy hat sich verdrückt. Immer diese Klappereien. Komm, wir haben noch etwas anderes zu tun. Ach, du mit deiner hohen Geistigkeit. Die beiden haben uns schließlich gerettet. Ach, das war anstrengend. Stopp mal am Bahndamm. Ich will erst horchen, ob kein Zug kommt. Der Indianer hat sich dem Bahngleise der Union Pacific Bahn genähert. Und was hört er? Singt dort der große Geist der Bleichgesichter? Kein Zug im Anrollen, wir können rüber. Endlich sind die Freunde beim alten Steinbruch angelangt. Da kommt er ja schon, der große Kerl. Wisst ihr noch, wie gefährlich es damals war, als er uns zum ersten Mal erwischte? Ja, da waren wir auf der Suche nach den Katzendieben. Und wenn Claudia nicht reichlich Kandiszucker in der Tasche gehabt hätte, dann hätte uns Haro bestimmt angefallen. Aber sie hat ja niemals Schwierigkeiten mit Tieren. Da kommt Haro und er freut sich. Hallo, hallo Opa Steinke. Wir sind es, die Funkfüchse. Tag, Claudia. Nett, dass ihr mich mal wieder besuchen wollt. Tag, Opa Steinke. Wir brauchen einiges aus dem Steinbruch für den Biologieunterricht. Na, dann sammelt mal schön, damit ihr noch klüger werdet. Ich backe inzwischen Waffeln und stelle den Sprudel zurecht. Das ist nett. Guten Tag, Katze. Wenn ich daran denke, wie krank sie aussah, als wir sie damals aus den Händen der Katzendiebe befreiten. Auf der Fensterbank liegen Schnurren und Fressen. Das täte mir auch gefallen. Du Faulpelz. Seht mal die Kaulquappe. Das sind die Larven der Froschlurche, auch Frösche genannt. Hier sind es die der grünen Wasserfrösche. Claudia weiß sicher mehr darüber. Sie ist in Biologie unschlagbar. Schön wär's. Also, dies hier ist einer der kleinsten Frösche, ein Wasserfrosch. Sein Name ist Rana Esculenta. Und wie heißt der größte Frosch? Bömmeljeitz. Ich werde dir gleich was bömmeln. Der größte Frosch ist der Goliath-Frosch. Er wohnt in Kamerun und kann 25 cm lang werden. Aus dem Froschleich schlüpft die Larve. Daraus wird die Kaulquappe, so wie diese hier. Man sieht nur die Hinterbeine. Die Vorderbeine sind unter dem Kiemendeckel verborgen. Später entsteht der Jungfrosch. Kopf und Rumpf verändern sich, Kiemen und Ruderschwanz werden abgebaut und die Vorderbeine erscheinen. Der Frosch gilt schon seit langem als Wetterprophet. Im alten Ägypten gab es sogar eine Göttin. Na, die hat ihren Einsatz in Biologie wieder sicher. Michael und sie haben sich wirklich gesucht und gefunden. Nur kein Neid. Claudia macht sich Sorgen, dass du so wenig für die Schule tust. Sie meint, nur mit schnellen Spurs auf der Aschenbahn kämst du in der Schule auch nicht ans Ziel. Das interessiert mich nun mal mehr als zum Beispiel die höchsten Berge der Erde oder der größte Platinklumpen. Und habe ich euch mit meinen Judo-Kniffen nicht oft genug aus der Patsche geholfen? Ja, ja, schon gut. Ich meine ja auch bloß. Guck mal, da kommt Haru. Der sucht seine Freundin Delphine. Hier, Haru. Opa Stanley schickt uns eine Botschaft in dem alten Geldsack. Die Waffeln sind fertig. Euer Opa Steinke. Na dann, Beeilung. Heute Nacht müssen wir uns auf die Lauer legen. Es muss Schluss sein mit der Zerstörungswut. Und Claudia fährt nichts. Das findet Michael auch. Sag mal, meinst du, der Playboy zahlt, wenn wir ihm die Bande liefern, die andauernd seinen Porsche verunstaltet? Klar wie Kloßbrühe. Um 10 Uhr heute Abend. Vergiss die Handbrücke nicht. Ich verständige auch Maike. Es wurde noch eine gemütliche Stunde bei Opa Steinke. Und seine Waffeln, die schmecken den Funkfüchsen. Erst gegen Abend machen sie sich dann auf den Heimweg. Kurz nach 10 hört Bohne aus seinem Funksprechgerät einen quakenden Ton. Es ist Bömmel. Funkfuchs 2 und Fuchs 1, hör dich gut, was ist los? Wir treffen uns am Kinderspielplatz. Von dort können wir den Wirbelpaar beobachten. Funkfuchs 2 meldet, verstanden, Ende. Die drei Jungen treffen sich hinter der Rutsche auf dem Spielplatz. Michaels Brillengläser blitzen im Mondlicht und Bömmel hat wegen seiner Körperfülle wie immer Mühe, sich leise zu bewegen. Meint ihr, dass sie heute Nacht kommen werden? Sicher ist es nicht, aber wir müssen eben aufpassen. So, wenn wir jetzt... Und ich fress einen Filzhut mit Krämpfe. Wenn das nicht Digger Schulz, der Chef der Arrows ist. Und den Seitenwagen? Sein steiler Zahn. Sweetie. Da kommen ja welche auf dem Rad. Ein Benzinkanister auf den Gepäckträgern. Zu dumm. Ich konnte ihre Gesichter nicht erkennen, was die wohl vorhaben. Bono und ich schleichen jetzt ans Ende der Straße. Du, Bömmel, wartest hier. Halt die Handbrücke bereit. Erst beobachten, ehe wir handeln. Ist klar. Himmel, hast du mich erschreckt, du Katzentier. Nun zisch mal ab, sonst stolpern die auch noch über dich. Funkfuchs 1 und alle Füchse. Ich bin auf dem Weg zur Eckstraße. Wo sind die Kerle bloß? Sie scheinen weg zu sein. Nanu, da sind sie. Von mir aus hinter dem Wagen. Sie fummeln mit irgendwas herum. Ich hab sie. Sie hocken hinter dem Porsche und zapfen Benzin ab. Fuchs 1 an alle Füchse. Angriff in genau 120 Sekunden. Schirio! Die Geräte sind jetzt ausgeschaltet. Gespannt schauen die drei auf die Sekundenzeiger ihrer Uhren. Endlich ist es soweit. Wie der Blitz rasen sie zu dem silbernen Porsche. Die beiden Burschen schrecken hoch. Sie lassen ihre Gerätschaften fallen und versuchen zu fliehen. Bömmel wirft sich dem einen in den Weg, stürzt mit ihm in eine Ligusterhecke und setzt sich rittlings auf ihn. Bohne spurtet hinter dem zweiten Kerl her. Tatsächlich erwischt er ihn noch und setzt ihn mit einigen geschickten Griffen außer Gefecht. Bist du verrückt? Ich werde... Schrei ruhig. Wenn du die Polizei willst, dann kannst du sie sofort haben. Ich bringe dich zur Telefonzelle, okay? Ich bin ja schon still. Dich habe ich doch heute Nachmittag im Wald gesehen. Foxy hat dich der Dicker gerufen. Ist das wegen deiner roten Haare? Mhm. Komm weiter! Sperr dich nicht! Da drüben ist schon ein Kumpan. Guter Erfolg, Bömmel. Wo ist Michael? Der klingelt den Playboy heraus, damit er die Früchtchen auch kennenlernt. Wir wollten doch nur ein bisschen Sprit, sonst haben wir nichts gemacht. Und ihr habt sicher auch nie ein Auto beschädigt. Den Sprit braucht ihr wohl, damit ihr mit euren Feuerstühlen im Wald ordentlich Radau machen könnt. Wirklich, wir? Bringt die Herren mal hier zur Lampe. Ich möchte sie gern genau kennenlernen. Also vorwärts, ihr Hübschen. Aus mit der Sprache. Warum habt ihr es jede Nacht auf mein Auto abgesehen? Haben wir nicht. Bömmel, Michael und Bohne hatten die beiden vor diesem Nachmittag noch nie gesehen. Aus ihrer Schule waren sie nicht. Sie sahen ziemlich verwahrlost aus. Foxys klebrige Haare hingen bis über die Ohren und der andere hatte eine breite Zahnlücke, durch die mühelos eine Banane gepasst hätte. Ihr wollt also nicht reden. Auch gut. Die Polizei wird euch schon die Würmer aus der Nase ziehen. Und nun mal her mit den Ausweisen. Wir... Schnauze. Aha. Peter Roll und Fred Wiechert. Gut zu wissen. Und jetzt werdet ihr mal schnell den Namen eures Anführers nennen, ihr Würstchen. Denn sicherlich... Sind die wahnsinnig? Die kommen ja direkt auf uns zu. Volle Deckung! Jeder Gefährder! Das war ja ein gekonnter Angriff. Und die beiden sind uns entwischt. Aber wir haben ihre Adressen. Die hätten sich aber glatt umgefahren. Wir haben jetzt also erste Erfolge gehabt. Ihr habt Erfolge gehabt. Hier ist eine Anzahlung von 200 D-Mark. Wenn alles aufgeklärt ist, gibt's den Rest. Morgen früh werde ich den Eltern der jungen Herren einen Besuch abstatten. Dann ist Schluss mit dem Spuk. Tun Sie das bitte nicht. Wir wollen die Bande doch erst schnappen, wenn sie Zerstörung anrichten. Sicher sind wir in einer Woche weiter. Gut, dann lasse ich euch 7 Tage Frist. Hier sind die beiden Fahrräder und hier ein Schlüsselbund. Den werde ich mal an mich nehmen. Es ist fast Mitternacht, als die nächtlichen Verschwörer sich trennen. Erst jetzt fällt den Jungen auf, dass der Playboy in ein goldbesticktes Seidengewand gekleidet ist. Seine Füße stecken in feinen Pantöffelchen, die nach den Ereignissen einiges von ihrer Schönheit eingebüßt haben. Michael, Bömmel und Bohne verabschieden sich. Alle wohnen sie in der Papageiensiedlung, nur wenige Häuser voneinander entfernt. Bohne hat den schwierigsten Weg zurück ins Haus. Er muss über das Garagendach klettern, um in sein Zimmer zu gelangen. Denn seine Eltern hätten ihm niemals erlaubt, bis Mitternacht unterwegs zu sein. Und außerdem durfte ja seine Schwester nichts von dem Unternehmen erfahren. Meine Güte, dieser Kies macht solch einen Lärm. So, jetzt nur noch übers Garagendach. Der mutige Bohne bekommt einen Todesschrecken. Jemand ist auf seine Hände getreten, während er sich aufs Dach hinaufschwingen wollte. Hilflos hängt er da und kann nur schwer einen entsetzten Schrei unterdrücken. Endlich ist er frei. In der Stille hört er deutlich verhaltene Schritte. Was soll er jetzt nur tun? Offensichtlich sind die Quick Arrows ihm auf den Fersen. Er springt zurück in den Garten und versucht von hier aus die Lage zu überblicken. Die Kerle müssen sich hinter dem Schornstein versteckt halten. Wer hilft ihm jetzt? Und wie soll er ins Haus kommen? Bohne wartet eine endlose halbe Stunde. Nichts rührt sich. Oder schleicht da jemand herum? Ach, es hilft nichts. Bohne muss Claudia wecken. Ihr Fenster geht zu ebener Erde auf den Garten hinaus. Mensch, lass mich erst mal rein. Ich friere wie ein Schneider. Selbst schuld. Was tust du denn nachts auch draußen? Sein Schwein, das gerade aus der Sule kommt, siehst du ganz passabel aus. Aber als Mensch und Bruder kann ich nur sagen, igitt. Auf dem Dach sind mehrere Quick Arrows. Die hätten mich fast gehabt. Wir sollten die Polizei holen. Lass mich erst nachsehen, ob noch jemand da ist. Also jetzt kann ich einfach nicht mehr. Du Held, du Geheimniskrämer. Quick Arrows zum Totlachen. Aber ihr müsst ja immer alles allein machen, während der kleine schwache Delfin schläft. Claudia! Ich hab dir auf deine dämlichen Hände getreten. Wenn ich das morgen Michael und Bömmel erzähle, platzen die vor Vergnügen. Ihr wollt mich nicht mitnehmen und ich schlage meinen großen Bruder in die Flucht. Das kannst du ruhig für dich behalten. Ich verspreche dir, dass es nie wieder vorkommt, dass ihr mich nicht einweiht. Michael wollte auch nicht, dass du mit mir machst. Sehr müde und schließlich doch wieder versöhnt, trennen sich die Geschwister, nachdem Bohne die Ereignisse der Nacht genau berichtet hat. Ungeduldig haben die Funkfüchse am nächsten Tag die Schulstunden hinter sich gebracht. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um den Automatern auf die Spur zu kommen. Diese sind gewarnt und werden nun doppelt vorsichtig zu Werke gehen. Weil die Funkfüchse seit der letzten Nacht wissen, wo Zahnlücke und Foxy wohnen, werden sie sich bei einem von ihnen treffen. Das Elternhaus von Zahnlücke ist noch am besten zu beobachten. Tatsächlich findet Bohne eine große Buche, in deren Ästen er, natürlich mit der Handgurke ausgerüstet, Platz nimmt. Claudia und die anderen haben zwischen Büschen einen guten Beobachtungsplatz gefunden. Alle hoffen sie darauf, etwas von den Plänen der Quick Arrows aufschnappen zu können. Fuchs 3 und Fuchs 2, kannst du von dort oben etwas sehen? Sehen einen Jungen dem Krabbe auf dem Keller des Hauses kommt. Sieht aus wie Zahnlücke. Jetzt kommt ein Motorrad ganz daneben. Ihr müsst ihr das jetzt anhören. Das ist die schwere Maschine von Jäger Schulz. Haben Sie ein Glück. Klammer auf Sweetie mit den blonden Rattenschwänzen ist auch dabei. Michael, da kommt Foxy. Funkfuchs 3 und Fuchs 2, komm runter, wir können vielleicht hier was erlauschen. Schon was gehört? Sie palavern ja gewaltig, aber sie sind zu weit weg. Sie kommen näher. Wir müssen weiter ins Gebüsch. Ich find's auch noch so krass. Ich versuche ihn auf den Pelz zu rücken. Der wendige Bohne schleicht näher an Digger, Zahnlücke und Foxy heran. Da springt ihm ein Kaninchen in den Weg. Bohne macht eine unbedachte Bewegung und schon ist es passiert. Ja, so ein Kaninchenloch ist doch eine gute Sache. Wie? Jetzt bist du mal reingefallen. Du bist doch mein spezieller Freund von gestern. Seit unserer Begegnung im Wald freue ich mich auf ein Treffen mit dir. Ja, aber dass du solche Sehnsucht hast nach mir. Angeber, und zur Hilfe brauchst du deine zwei Freunde. Oh, der ist aber fix, trotz seiner Länge. Hat der dich gestern so vermöbelt, Digger, mein Schatz? Halt dich da raus, Willi. Was ist, wollt ihr ihn zu dritt vermöbeln? Dann bin ich auf seiner Seite und helfe ihm. Du sollst dich raushalten, sag ich. Lass ihn los, Foxy und Zahnlöcher, aber passt auf, dass er nicht abhaut. Der rennt wie ein Verrückter. Vor dir renn ich doch nicht weg, du Angeber. Pass auf, Digger. Das ist ein verdammt schwerer Junge. Na und? Ich soll ihn ja nicht hochstemmen. Du bist gut. Na schön. Du sollst deine Abreibung sofort haben, damit niemand denkt, dass ich kneife. Bitte erst einmal, Bohnenstange, ehe dich zu Mus klopft. Mach deine Futterluke zu, du Blödmann. Als Digger eine rechte Gerade auf Bohne abschießt, hinter der die mittlere Gewalt eines Schmiedehammers steckt, duckt Bohne den Schlag ab und krallt beide Hände in Diggers Hemd. Gleichzeitig lässt er sich hinten überfallen. Digger segelt über ihn hinweg und landet krachend im Gebüsch. Ehe er wieder aufstehen kann, schlägt Bohne einen federnden Handkantenschlag in seine Seite. Digger schnaubt, dreht sich wild und holt zu einem Rundschlag aus, der Bohne voll am Hals trifft. Bohne sieht noch, wie die große goldene Sonne direkt auf ihn zugeflogen kommt, ehe sie mitten in seinem Kopf explodiert. Damit ist nicht zu spaßen. Oh. Lass mich doch erstmal aufstehen. Und dann verschwinde, du dumme Zicke. Lass ihn sofort in Ruhe, sonst geht's euch schlecht. Du weißt nicht, was hier drin ist, aber ich weiß es. Wenn du deine heile Haut im Gesicht behalten willst, dann lässt du meinen Bruder jetzt in Ruhe. Haut ab hier, los! Lässt du dir das gefallen, Digga? Oh. Soll ich mich noch an dieser halben Portion vergreifen? Gehen wir zu unseren Kisten. Ich hab die Nase voll. Aber hör mal. Ach, komm. Claudia achtet nicht darauf, dass die Arrows sich hämisch etwas zuflüstern, als sie auf das Haus zugehen. Sie ist mit Bohne beschäftigt. Sweetie hat schon vom Anschluss des Rasensprengers Wasser in einer kleinen Gießkanne geholt und befeuchtet damit Bohnes Stirn. Die Funkfüchse stehen besorgt daneben. Ja, war im Erdbeben? Aua, mein Kinn. Aha, das war Diggers Spezialität. Rundschlag von hinten herum ohne Vorwarnung. Danke, Sweetie. Ach, nicht der Rede wert. Ich kapple mich gern etwas mit Digger, damit er merkt, dass ich eine Immanze und nicht sein Eigentum bin. Macht's gut, ihr vier. Die Funkfüchse gehen zurück zum Wäldchen, in dem sie ihre Fahrräder versteckt haben. Erbittert stellen sie fest, dass alle Räder abmontiert und verschwunden sind. Deshalb also das hämische Grinsen der Arrows. Sie werden die Räder doch nicht mitgenommen haben? Das wäre ja Diebstahl. Sicher sind sie irgendwo versteckt. Bömmel! Schon gut, zertrampelt mir nur nicht alle Spuren. Siehst du was? Moment. Hier haben sie die Räder abmontiert. Da liegt schon die erste Flügelschraube. Seht mal, hier haben die Räder auf Lenkstange und Sattel gestanden. Hier haben sie die Räder entlang gerollt. Sie haben dabei ein paar Kräuter zertreten. Seid ihr großer Spurenleser. Ein alter Mann ist doch kein D-Zug. Hier ist der Eingang zum alten Schacht. Da hinein haben sie unsere Räder gebracht. Ich werde hineingehen und nach ihnen suchen. Das ist zu gefährlich, Bömmel. Lass das sein so allein. Lass gut sein, ich bin schon mal drin gewesen. Sehr wohl fühlt sich Bömmel nicht, als er in das Dunkel des alten Schachtes hineintappt. Wenn nun Dicker noch hier drin steckt. Nur langsam gewöhnen sich seine Augen an die Dunkelheit. An der Wand hängen zwei gut geputzte Karbidlampen. Irgendeine dunkle Masse scheint ein Weiterkriechen unmöglich zu machen. Aber Bömmel arbeitet sich weiter vor. Mit den Händen fühlt er eine eiserne Tür. Ah, sie ist verschlossen. Da stößt er an Gegenstände, die scheppernd umfallen. Die Räder. Bömmel rollt sie mühselig zum Ausgang. Die Funkfüchse sind ganz erleichtert, dass ihm nichts passiert ist. Gut, dass du halb wieder draußen bist. War noch was? Nichts weiter. Eine verschlossene Eisentür und zwei gut geputzte Karbidlampen. Mir scheint, hier ist öfter mal was los. Nun wollen wir mal die Räder wieder flott machen. Ehrlich, ich bin froh, wenn ich heute keine Quick Arrows mehr zu sehen kriege. Ausnahmsweise muss ich dir recht geben. Mir langt's für heute auch. An diesem Abend wollen sich die Funkfüchse also einmal Ruhe gönnen. Claudia und Bohne werden ohnehin mit ihren Eltern auf Verwandtenbesuch fahren. So einfach wird es aber mit der Ruhe nicht sein. Funkfuchs 1 an Fuchs 3, kommen! Fuchs 3 an Fuchs 1, höre dich gut. Gut, ja? Fuchs 1 an Fuchs 3, bin in meinem Zimmer, war eben mit Old Man am Briefkasten. Weißt du was? Beckers wollen doch mit ihrem Auto zu Onkel Julius fahren. Weiß, Claudia und Bohne haben sich hier auf den Besuch gefreut. Und jetzt steht ihr Auto auf der Garagenauffahrt und im Haus sind alle Lichter aus. Hatten wohl eine Panne. Bohne, sind Sie hinter dem Taxi gefahren? Nicht so schön. Digger Schulz fuhr an Beckers Haus vorbei, zweimal. Dann stieg er ab und klingelte am Haus. Als sich niemand meldete, fuhr er wieder ab. Ich konnte sein zufriedenes Grinsen sehen. Mensch, das stinkt nach Diebstahl. Dann werde ich also meinen Eltern irgendeinen Schwindel auftischen, damit sie nicht so spät noch loslassen. Gut, wie wär's mit einer Überreichweite, die die klugen Funkfüchse unbedingt ausnutzen müssen? Kannst ja sagen, dass mein Vater dich in einer Stunde nach Hause zurückfährt. Ist er denn da? Nicht im geringsten. Sonst könnte ich doch auch nicht weg. Ich werde ihm irgendeine Botschaft hinlegen. Er kommt sicher bald zurück. Bis gleich also im Garten von Wohlbergs, gegenüber von Beckers. Handgurke nicht vergessen. Verstanden, Julia. Nach wenigen Minuten treffen sich die Freunde beim Haus der Beckers und gehen schnell im nachbarlichen Garten in Deckung. Die Zeit vergeht und nichts geschieht. Sollte alles nur Einbildung gewesen sein? Zu dumm, Bömmel, dass man ab und zu mal schrecklich schwindeln muss bei den Älteren. Aber wenn sie nicht verstehen wollen, hilft's ja nichts. Du hast recht, mir stinkt das manchmal auch. Nach dem Tod meiner Mutter kann ich auch verstehen, dass Oldman sich oft Sorgen macht. Er muss mich oft allein lassen. Und eigentlich darf ich sein Vertrauen auch nicht. Da hinten sind auch die dazugehörigen Radfahrer. Das sind bestimmt Foxy und Zahnlücke. Da haben wir es ja mit einer Menge Leute zu tun. Digga hat Sweetie auch wieder dabei. Er hat sie am Ende der Straße abgesetzt. Sicher zum Schmierer stehen. Dass sie sowas mitmacht. Weißt du was? Das sieht so aus, als hätten die Sprechfunkgeräte dabei. Schalt mal deine Quasselbüchse ein. Vielleicht finden wir den Kanal, auf dem sie sprechen. Wenn wir sie heute schnappen könnten, wäre das ja ein Hammer. Das Mädchen kommt uns verflixt nah. Wir müssen tiefer in den Garten rein. Aber von hier kann man nichts mehr erkennen. Vorsichtig, da steht einer der Burschen mit der Handgurke. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Quick One an Quick 3, kommen. Quick 3 an Quick 1, was ist los? Warum sprichst du außer der Reihe, wo wir noch... Break, sofort 30 Meter in Richtung Objekt weitergehen. Cheerio. Toll, du klangst genau wie der Digger. Achtung! Natürlich läuft Foxy den beiden direkt in die Arme. Er bekommt einen gewaltigen Schrecken und denkt nicht an Gegenwehr. Die Handgurke, die Bömmel ihm in den Rücken presst, hält er wahrscheinlich für eine Pistole. Kein Ton, sonst bist du hin. Und jetzt marsch voran, zurück an das Ende des Gartens. Halt! Und jetzt nimmst du deine Handgurke und meldest deinem Boss, dass die Bäckers zurückkommen. Wie soll ich das denn machen? Du sagst Folgendes. Alarm. Taxi biegt in den Weg ein. 5 Personen sitzen drin, darunter ein Mädchen mit hellem Haar. Und wenn du ein Wort mehr sagst, dann... Quick 3 an Quick 1. Alarm. Taxi biegt in den Weg ein. Darin sitzen 5 Personen. Darunter ein Mädchen mit sehr hellen Haaren. Ende. One an alle Quicks. Operation beendet. Closed mine. Cheerio. So, mein Lieber, verschwinde, sonst geht's dir schlecht. Closed mine? Das kann geschlossene Mine heißen. Ja, genau. Ob das der alte Stollen im Wald ist, wo wir unsere Räder wiedergefunden haben? Na komm, nicht zu hin. Allein ist es aber viel zu gefährlich. Stimmt. Außerdem ist es gleich 23 Uhr. Da sollte dich mein Vater nach Hause bringen. Old man. Ja, der muss uns helfen. Ich werde ihn rufen. Funkfuchs 1 an Delta Kurfürst 7, kommen! Fuchs 1 von Delta Kurfürst 7, wo steckst du denn bloß wieder? Delta Kurfürst 7 von Fuchs 1. Wir stehen am unteren Ende des Birkenwegs. Die Automarder waren in voller Aktion. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Wir kennen ihr Versteck, Roger. Fuchs 1 von Delta Kurfürst 7, ich komme, wenn notwendig. Delta Kurfürst von Fuchs 1. Du musst kommen. Allein können wir die Bande nicht dingfest machen. Fuchs 1 von Delta Kurve 7, ich komme. Komme sofort, Roger. Bömmel und Michael eilen jetzt die Straße entlang, bis sie das Bäckersche Haus erreicht haben. Entsetzt starren sie auf die Auffahrt. Da steht das Auto von Beckers, aber nicht mehr auf seinen Rädern, sondern aufgebockt auf 4 Holzklötzen. Die Räder sind abmontiert und nicht zu sehen. Ein trostloser Anblick. Ach du liebes Bisschen. Fehlende Felgen finden Familien furchtbar. Fürchten Funkfüchse fernerhin folgende Fälle? Ganz sicher, wenn wir sie heute Nacht nicht erwischen. Ich stelle mir gerade vor, was die Bäckers für Gesichter machen, wenn sie von Onkel Julius kommen und ihr nacktes Auto vorfinden. Wir müssen ihnen eine Botschaft hinterlassen. Sie sollen so schnell wie möglich hinterherkommen zum alten Bergwerk. Mhm. Während Michael eine Nachricht verfasst, erklärt Bömmel seinem Vater genügend Einzelheiten über den Fall der Automarder. So ist Old Man Yates als erster Erwachsener über die Aktion der Funkfüchse informiert. Jetzt rein ins Auto und ab in den Wald. Konntet ihr die Demontage nicht verhindern? Sie haben sie zu spät in die Flucht getrieben. Sie hätten offenbar schon alle 4 Räder runter, als wir Alarm schlugen. Wir konnten ja nicht näher ran, weil die süße Suite Schmiere stand. Nach unserem Coup mit der Falschmeldung über Foxy sind sie aber abgerauscht, dass die Reifen qualmten. Auf dem Weg zum alten Bergwerk hält Herr Jeitz an einer Telefonzelle, um Michaels Eltern zu beruhigen, wie er sagt. Beim Einsteigen ermahnt er Bömmel und Michael: Lieber Michael, ich konnte deinem Vater ja nicht die ganze Wahrheit sagen, aber ich hoffe, dass dies das letzte Mal ist und dass er nach diesem Einsatz keine Extratouren mehr unternimmt. Das gilt natürlich auch für dich, Jochen Jeitz. Wir werden uns bemühen. Auch wir wissen, dass es nicht recht ist, Lügenmärchen aufzutischen. Hier müssen wir aufsteigen und zu Fuß weitergehen. Dort unten ist der Eingang zum alten Schacht. Es sind nur noch ein paar Schritte. Halt, da kommen sie. Sieht so aus, als ob sie die Reifen erstmal bei Zahnbeckes Elternhaus abgeladen haben. Ja. Ein ganz schönes Stück Arbeit, sie da hinunter zu befördern. Ja. Ihr wisst schon, sie haben unsere Aktion im Birkenweg beobachtet und mich gezwungen, falschen Alarm zu geben. Unter Todesandrohung. Und sie haben bestimmt auch mitgehört, wohin ihr mit den Rädern wollt. Womöglich folgen sie uns auch hierher. Verdammt, dann müssen wir weg von hier. Wir müssen die Reifen wieder rausholen und sie ins Ausweichlager schaffen. Ja. Vor den Augen und Ohren von Vater Jeitz, Michael und Bömmel entfaltet sich nun eine angestrengte Tätigkeit. Die Quick Arrows schleppen und wuchten die Räder mit großer Mühe wieder aus dem alten Schacht heraus und in Richtung Straße. Was machen wir nun? Wir sollten den Herrschaften jetzt unauffällig folgen, damit sie uns mit Beckers Reifen nicht durch die Lappen gehen. Dann melden wir uns über Funk bei der Polizei. Nur so können wir Erfolg haben. Fanatischer Fährtensucher fährt fort, flüchtende Fortschlepper flott zu fangen. Oh, jetzt fängst du auch noch an mit den Elfsprüchen. Es wird eine verzwickte Verfolgung, da die Arrows nicht merken dürfen, dass man sie im Auge behalten will. Solange die Jagd außerhalb der Stadtgrenze vor sich geht, ist Vater Jeitz schneller Wagen im Vorteil. Aber auch Geschwindigkeitsbegrenzungen hindern die Diebe nicht am Rasen, während Vater Jeitz trotz der Notlage korrekt fährt. So wird der Abstand zu dem Kleinlaster mit den gestohlenen Reifen immer größer. Ende der Fahnenstange, wir haben sie verloren. Da hilft kein Weinen. Old Man, ich meine, Herr Jeitz, Claudia und Bohne. Was ist mit ihnen? Sie werden nach ihrer Rückkehr versuchen, sofort in den Wald zum alten Bergwerk zu gelangen. Ja. Aber womöglich sind sie dort in größter Gefahr durch zurückgebliebene Mitglieder der Bande. Du hast recht. Wir sollten schleunigst umkehren und nachsehen, ob die Beckers womöglich schon zurückgekehrt sind. Die Fahrt kommt Michael und Bömmel schrecklich lang vor. Im Haus der Beckers sind alle Fenster hell erleuchtet und Claudias heller Schopf leuchtet unter der Wohnzimmerlampe. Gott sei Dank, sie sind noch da. Endlich sind die vier Funkfüchse wieder vereint und sprechen aufeinander ein. Die Fragen prasseln auf Bömmel und Michael nur so nieder. Sie versuchen, alle Fragen gleichzeitig zu beantworten. Dann telefoniert Herr Becker mit der Polizei. Die verspricht, sich demnächst den alten Schacht anzusehen. Da das Diebesgut nicht mehr dort ist, hat es damit ja auch keine Eile. Die Funkfüchse sollen bei dieser Besichtigung dabei sein, um mögliche Fragen zu beantworten. Das war nicht fair, uns zu Onkel Julius fahren zu lassen, während hier der große Hund los war. Und das alles nur, weil bei Vaters Wagen die Batterie versagt hat. Aber verlass dich drauf, die Jagd ist noch nicht zu Ende. Du sollst mal sehen, was noch alles passiert. Und am Ende haben wir sie überführt. Und weitere 800 auf unserem Konto angehäuft. Ich denke, ihr geldgierigen Füchse geht jetzt ins Bett. Wir Eltern haben uns wohl auch eine ruhige Nachtruhe verdient. Es ist wirklich kein Wunder, dass die Funkfüchse nach dieser aufregenden und so kurzen Nacht am nächsten Morgen in der Schule keine gute Figur machen. Selbst der kluge Michael weiß heute nicht nur korrekte Antworten zu geben. Bohne schläft in der Mathestunde einfach ein Und Claudia erntet jubelndes Gelächter, als sie auf die Frage des Deutschlehrers »Woran denkst du bloß?« antwortet »Guten Tag, hier ist Claudia Becker.« Studienrat Wolf hält das für eine Unverschämtheit. Dabei ist Claudia einfach müde. Trotzdem wollen sich Michael und Claudia abends im Park treffen. Einmal ohne die anderen. Die behaupten sowieso, dass Claudia eine Schwäche für Michael hat. Dummes Zeug. Jochen, du solltest ins Bett gehen. Du bist doch todmüde. Ach, lass uns doch eine Runde spielen. Das ist das Signal, dass ich an das Funksprechgerät gehen soll. Schon die Telefonrechnung. Funkfuchs 1 an alle Füchse, kommen. Funkfuchs 2 an Fuchs 1. Claudia am Bundesgerät. Funkfuchs 1 an Fuchs 2. Du bist hier ganz aus der Puste. Es ist eilig. Michael hat im Park Dieter Schulz und die anderen belauscht. Sie wollen heute Abend mit dem Porsche unseres Playboy demolieren. Der sei frisch gespritzt und lade geradezu dazu ein. Wie kommt denn Michael in die Parkanlagen? Weil er mich dafür bestellt hat. Aha, aha. Man darf doch wohl noch mal zu einem Gespräch zusammenkommen, ohne jetzt alle Zuhörer und die Hälfte retten. Ist ja gut. Was ist also los? Sie wollen heute Abend während des Fernsehkrimis auf Bürgers heißen Ofen kommen, Scheibenwische und Stühle am Porsche abreißen und den Nackt zerkratzen. Danach werden sie durch den schmalen Fußweg tun, so wieder aufsitzen und hast du mich gesehen, abrauschen. Mann, oh Mann, ich werde 8:30 bei euch sein. Chiri und Ende. Es ist ein idyllisches Bild, wie die Funkfüchse im Licht der Abendsonne auf Beckers Terrasse sitzen. Siamkater Schnurrel ist womöglich noch anhänglicher geworden, seitdem die Freunde ihn aus der Gewalt der Katzendiebe befreit haben. Er sitzt auf Kemals Schoß. Der junge Türke hat seine neuen Freunde für morgen zu einem festlichen Essen in seine Familie eingeladen. Seine Eltern haben nicht vergessen, dass Kemal die Aufnahme in die Klassengemeinschaft der tatkräftigen Hilfe der Funkfüchse verdankt. Heute sind die Freunde aber nicht böse, als Kemal sich verabschiedet. Sie wollen ihn nicht in ihre nächtlichen Unternehmungen hineinziehen. Wie oft haben wir schon hier verstecken müssen, die Kerle zu überführen? Aber heute wird's klappen. Ich habe Playboy angerufen, er wird auf unser Klingelzeichen erscheinen. Claudia, Bohne und ich, wir verstecken uns rechts und links vom Porsche im Gebüsch. Bömmel, kannst du deine Stimme so verstellen, dass Digger sie für die eines Kumpanen hält? Ich werde es versuchen. Wenn ich euer Zeichen bekomme, werde ich ihn an den Ort der Tat locken. Das hast du aber schön gesagt. Los also, hoffentlich dauert es nicht so lange. Au, das piekt. Funkfuchs 3 und Fuchs 1, noch nichts zu sehen? Funkfuchs 1 und Fuchs 3, keine Maus. Sonst haben die Quick-Eye-Stockplätze mit Angst bekommen. Und sie müssen doch eigentlich wissen, dass... Ich höre mit Drohnengeräusch. Die kommen. Tatsächlich. Zwei Mann auf der Maschine. Einer im Seitenwagen. Zwei gehen in eure Richtung. Sagt um Himmels Willen langsam, berührt euch nicht. Verstanden. Bohnes Kamera ist schussbereit. Das wird ein großartiges Starfoto. Bitte recht freundlich. Klick. Sekundenbruchteile, nachdem das Blitzlicht aufgeflammt ist, stürzen sich Bohne und Michael auf die beiden Zerstörer. Claudia nimmt die Kamera und Michaels Handgurke, gibt Bömmel das verabredete Zeichen und rast zur Haustür. Dreimal drückt sie auf den Klingelknopf des Playboy. Jetzt kommt es darauf an, dass Digger, der bei seiner Maschine wartet, auf Bömmels Ruf hereinfällt. Bömmel geht wieder in volle Deckung. Einige Sekunden später prescht Digger in seiner Lederkluft an ihm vorbei und läuft zum Porsche. Dort halten Bohne und der Playboy die beiden Kerle in Schach und die wagen es dann auch nicht, nur einen Laut von sich zu geben. Wo sind die Dinger? Auf der anderen Seite, hier. Was? Wo? Was ist das? Zum Teufel, wer blitzt denn hier? Den fangen wir nicht. Aber dein Foto, Michael, ist bestimmt sehr gut geworden. Zeig mal, so eine Sofortbildkamera ist wirklich was Tolles. Damit wird die Polizei wohl zufrieden sein. Wirklich zeigt sich die bald erscheinende Polizeiwagenbesatzung sehr beeindruckt. Foxy und Zahnlücke geben kleinlaut zu, dass sie vor allem Playboys Auto immer wieder beschädigt haben. Auch die Zerstörungen an anderen Wagen haben sie begangen, aber nicht aus eigenem Antrieb. Nur nach diesen Mutproben durften sie auf der schweren Maschine von Digger Schulz fahren. Na, Funkfüchse? Denen ist aber gar nicht wohl. Die Polizei wird sie sicher wieder entlassen, nachdem ihre Personalien festgestellt worden sind. Der Spuk ist jetzt vorbei, denn Digger Schulz wird von Foxy und Zahnlücke bestimmt nicht mehr geschützt werden. Morgen Abend könnt ihr euch die versprochene Belohnung abholen. Wollt ihr? Na klar. Ach, dürfen wir das Geld überhaupt annehmen, Herr Play? Herr von Holte? So viel haben wir doch gar nicht verdient. Ihr müsst es annehmen. Wann kommt ihr? Können wir uns vielleicht um 5 Uhr bei Luigi im Eiscafé treffen? Wir möchten Sie gern zu einem großen Eis einladen. Das ist eine nette Idee. Dann also, gute Nacht. Bis morgen Abend. Ja, bis morgen Abend. Außerordentlich zufrieden trennen sich die Funkfüchse. In der Papageiensiedlung sind noch einige Fenster erleuchtet. Anscheinend ist die Krimisendung im Fernsehen noch nicht zu Ende. So wird das neue Abenteuer der Funkfüchse zunächst noch nicht ruchbar werden. Am nächsten Nachmittag sitzen bei Luigi die Funkfüchse, ihre Eltern und Herr vom Holte, genannt der Playboy. Und so werden alle Aufregungen durch eine gute Mahlzeit vergessen. Eigentlich hat sich alles wie von selbst ergeben. Es war wirklich sehr komisch, als wir heute Nachmittag alle im Gang vom alten Schacht hockten, mit dem dicken Polizisten. Und wir an der alten Eisentür rüttelten. Und da fiel dem klugen Michael ein, dass Bömmel doch damals bei der Aktion Benzinklau den Schlüsselbund gefunden hatte. Und dein Schlüssel passte zur Eisentür? Ja, tatsächlich. Und dahinter war ein richtiges Warenlager von Scheinwerfern, abgebrochenen Antennen und so. Wir haben uns gedacht, ehe wir das Geld, das uns die Automate eingebracht haben, auf unser Reisekonto einzahlen, wollen wir unsere Eltern und Herrn von Holte, dessen Porsche nun heil bleiben wird, zu einem großen Eisessen einladen. Guten Appetit!